der 20. Gardearmee, Stabssitz Eberswalde. Und im nächsten Jahr nochmal zwei Panzerdivisionen, die 7. und die 12. aus Dessau und Neuruppin, sowie die Luftsturmbrigade in Cottbus. Das ist eine sehr aggressiv ausgerüstete Einheit. Das wird also zurückgezogen in der nächsten Zeit, in den nächsten zwei Jahren. Und damit kann man sagen, dass sich der Warschauer Pakt in Richtung strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit begibt, weil er eben die Panzer reduziert, stark reduziert und diese Luftsturmbrigade zurücknimmt, besonders gefährliche Truppen, jedenfalls vom Westen bisher so eingeschätzt. Kann man davon ausgehen, Herr Lapp, dies vielleicht kurz abschließend, dass es im Warschauer Pakt bereits etwas wie ein Gesamtkonzept in Richtung einseitige Abrüstungsschritte gibt? Kann man erwarten, dass jetzt nach der DDR auch andere Mitglieder des Warschauer Paktes diesen beiden Beispielen UdSSR, DDR folgen werden und ebenfalls einseitige Schritte ankündigen werden, peu à peu wohl dosiert für die öffentliche Meinung im Westen? Wer viel hat, muss natürlich auch oder sollte einseitig abrüsten. Die Tschechoslowakei wäre an sich als nächster Staat gefordert. Die hat zum Beispiel sehr viel mehr Panzer im Bestand als die NVA. Die hat 5 Panzerdivisionen, die NVA hat ja nur 2. Die CSSR ist hier gefordert, weniger die Ungarn, weniger die Rumänen. Die Rumänen haben im Übrigen schon mehrfach den Verteidigungshaushalt reduziert und einseitig abgerüstet. Die Polen auch nicht so sehr. Die CSSR ist sicher gefragt. Und die DDR hat hier wirklich mal ein Schulterschloss mit Gorbatschow geschlossen, was ja innenpolitisch nun weiß Gott nicht der Fall ist, aber in der Sicherheitspolitik ist das ja nun geschehen. Dass auch in der DDR möglicherweise die Einsicht wächst, sich aktiv am Abrüstungsprozess beteiligen zu müssen, wird in Bonn von allen politischen Parteien begrüßt. Dabei ist klar, die DDR-Führung hat diesen Schritt nicht im Alleingang gewagt. Er wurde vorher exakt mit der Sowjetunion abgestimmt. Von wem dabei die Initiative ausging, ob von Honecker und seiner Mannschaft oder ob vielleicht ein bisschen Druck aus Moskau dieser Maßnahme auf die Beine geholfen hat, wissen wir momentan noch nicht. Erfreulich wäre es in jedem Fall, wenn es zwischen der DDR und der Sowjetunion gemeinsame Auffassungen auf dem Gebiet der Abrüstung gäbe. Denn schließlich ist die DDR die nach der Sowjetunion militärisch zweitstärkste Macht im Warschauer Pakt. Und ein Vorhaben, wie Honecker es gestern Abend ankündigte, dürfte deshalb auch Signalcharakter für die anderen sozialistischen Nachbarländer besitzen. Egon Bahr, SPD-Sicherheitsexperte, geht sogar davon aus, dass die angekündigten einseitigen Maßnahmen zusammen mit den von Gorbatschow geplanten Truppenverminderungen der Sowjetarmee von insgesamt 500.000 Mann Überraschungsangriffe des Warschauer Paktes unmöglich machten. CDU und CSU, so der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Rudolf Seiters, melden jedoch Zweifel an, ob die Invasionsfähigkeit des Warschauer Paktes durch die Truppenreduzierung und den Abbau von Panzern und Flugzeugen beseitigt werden können. Aber auch Verteidigungsminister Rupert Scholz kommt nicht umhin, die Ankündigung Honeckers als ein konstruktives Signal zu werten zum Abbau der konventionellen Überlegenheit des Ostblocks und damit auch zu einem konventionellen Gleichgewicht in Europa beizutragen. Glasnost und Perestroika gehörten bislang nicht in den politischen Besteckkasten der DDR-Funktionäre. Im Gegenteil. Erich Honecker hat sich stets vehement dagegen gewehrt und bekundet, was für die Sowjetunion gut sei, müsse noch längst nicht der DDR zum Nutzen gereichen. Eine Reduzierung der auf rund 200.000 Mann geschätzten Volksarmee um 10.000, also um ein Zwanzigstel, das mag dem einen oder anderen hierzulande als sehr wenig erscheinen. Doch zusammen mit den von der Sowjetunion geplanten Maßnahmen summiert sich die Verminderung zu einer deutlichen Abnahme der Truppenstärke. Die NATO ging bislang davon aus, dass der Warschauer Pakt weltweit insgesamt 6 Millionen Soldaten aufbieten könne. Dem westlichen Bündnis dagegen wäre es möglich, insgesamt 5,3 Millionen Soldaten zu mobilisieren. Das ist auf den ersten Blick gesehen, wenn man den Ausbildungsgrad und die bessere Ausrüstung der westlichen Truppen mit in Betracht zieht, kein gefährlich großes Übergewicht. Doch in Europa stellt sich die Situation anders dar. Voll einsatzbereit im Konfliktfall stünden 6 Millionen Mann Ostblocktruppen 4,5 Millionen Mann des westlichen Bündnisses gegenüber. Wenn also Michail Gorbatschow 500.000 Mann bei der Roten Armee abbauen will und die anderen Ostblockstaaten wie die DDR, die Tschechoslowakei, Ungarn und auch Polen nachziehen sollten, dann schlägt das Übergewicht des Warschauer Paktes längst nicht mehr so stark zu Buche. Nicht vergessen werden darf bei all dem, die Abrüstungsmaßnahmen in Ost und West basieren auf mehreren Gründen. Erstens laufen den Politikern in beiden militärischen Blöcken bei den Rüstungsausgaben die Kosten davon. Zweitens kämpfen verschiedene Verteidigungsminister, zum Beispiel die in der DDR und in der Bundesrepublik, mit der niedrigen Geburtenrate. Die volle Aufrechterhaltung der Sollstärke stößt angesichts dieses Umstandes an eine Grenze. Und drittens spielt die in beiden Lagern vorhandene Bereitschaft zur Entspannung eine Rolle. Auffallend ist, dass das Zentralorgan der SED Neues Deutschland der Abrüstungsinitiative von Staats- und Parteichef Honecker weniger Raum bietet als einer Leserkampagne, in der die Mauer mit längst bekannten SED-Parolen gerechtfertigt wird. Verärgert über die scharfen Attacken des amerikanischen Außenministers Schulz und seines Bonner Kollegen Genscher auf der Wiener Folgekonferenz der KSZE, hatte Honecker schon letzte Woche gesagt, die Mauer wird auch in 50 oder 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht beseitigt sind. Ganz in seinem Sinne schrieben zahlreiche Leser an das Neue Deutschland. Aus Ost-Berlin, Hartwig Heber. So überraschend Erich Honeckers eigenes Abrüstungsangebot auch kam und so wirkungsvoll es zum Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten in Ost-Berlin in Szene gesetzt wurde, in der heutigen DDR-Presse tritt es erstaunlicherweise deutlich hinter die allgemeine Berichterstattung über den Besuch aus Stockholm zurück. Dass da der erste Mann des Staates eine große politische Geste gemacht hat, könnte der Leser der Zeitungen fast übersehen, die in streng protokollarischem Ritual dem Gespräch zwischen Honecker und Ministerpräsident Carlsson die alleinige Schlagzeile widmen. Zwar entspricht dies den sonst üblichen Gepflogenheiten, allerdings wäre angesichts des ungewöhnlichen Ereignisses auch ein anderer Akzent vorstellbar gewesen. Denn natürlich war sich die DDR-Propaganda über den Stellenwert des Angebots im Klaren. Schließlich hat sie, ungewöhnlich genug, gestern Abend per Blitzangebot schon eine Aufzeichnung der Honecker-Rede in alle Welt verbreitet, kaum dass sie zu Ende gegangen war und noch dazu, bevor sie über das eigene Fernsehen ausgestrahlt war. Dass die Ankündigung über allen propagandistischen Zweck hinaus zugleich substanziellen Wert hat, wird auch von westlichen Diplomaten in Ost-Berlin erklärt. Dabei wird besonders auf die Auflösung von 6 Panzerregimentern verwiesen, mit der nicht nur bestehende Einheiten aufgelöst, sondern zugleich auch militärische Strukturen reduziert würden. In ungewöhnlichem Kontrast zu dem Abrüstungsangebot steht auch die Leserbriefkampagne, welche das SED-Zentralorgan Neues Deutschland gleichzeitig in seiner heutigen Ausgabe zur Existenz der Berliner Mauer vornimmt. Dabei stimmen eher scharfe Töne gegen den Westen den Trend. In den 22 veröffentlichten Zuschriften werden mehrfach noch einmal die Außenminister Genscher und Schulz wegen ihrer DDR-kritischen Passagen in den Reden während der KSZE-Konferenz in Wien namentlich angegriffen. Ihnen wird pure Heuchelei, Verleumdung und Beschmutzung des Ansehens der DDR vorgeworfen. Es sei völlig absurd gewesen, in Wien nach der Einhaltung der Menschenrechte in den sozialistischen Ländern zu schreien. Daneben gibt es ausschließlich positive Stimmen zur Mauer in Berlin, deren Fortbestand Erich Honecker kürzlich auch noch für die nächsten 50 oder 100 Jahre vorausgesagt hatte. Ich bin froh, dass wir sie haben, heißt es von einer Maschinenarbeiterin aus Mühlhausen zur Mauer. Und die Einwohner der afghanischen Hauptstadt Kabul benötigen jeden Tag 600 Tonnen Lebensmittel. Seit aber die afghanischen Widerstandskämpfer den Salang Highway, diese wichtigste Verbindungsstraße zwischen Kabul und der Sowjetunion, attackieren, kann nur noch ein Bruchteil des täglichen Lebensmittelbedarfs befriedigt werden. Vor ein paar Tagen nun hat Moskau eine Luftbrücke nach Kabul eingerichtet, um wenigstens ein Minimum an Lebensmitteln und Brennstoffen einfliegen zu können. Seither hat sich nach Ansicht von westlichen Beobachtern die Versorgungslage in Kabul auf einem so wörtlich unzureichenden Niveau stabilisiert. Andere Quellen jedoch, so etwa Vertreter von Hilfsorganisationen, meinten, die Versorgungslage in Kabul sei nur vorübergehend besser geworden. In den kommenden Wochen müsse man mit einer weiteren Verschärfung der Lebensmittelknappheit rechnen. Kommt hinzu, dass offensichtlich ein großer Teil der Bevölkerung die vorhandenen Lebensmittel hortet. Zudem werden einzelne Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien regelrecht geplündert. Bei Temperaturen von minus 5 Grad und dem gleichzeitigen Mangel an Brennstoff wird auch befürchtet, dass in den nächsten Tagen und Wochen etliche Menschen in Kabul und in anderen Städten erfrieren könnten. Laut Auskunft der westlichen Diplomaten hier in Delhi werden die letzten 15.000 in Kabul stationierten Sowjetsoldaten die afghanische Hauptstadt bis Ende dieses Monats verlassen haben. Andererseits bringen sowjetische Flugzeuge und Lastwagenkonvois nicht nur Lebensmittel, sondern ebenso Waffen nach Kabul. Das Kriegsgerät, unter anderem auch nagelneue Lastwagen, wird dann den afghanischen Regierungstruppen übergeben. Unterdessen vermehren sich die Hinweise auf eine massive Umzingelung der afghanischen Hauptstadt durch die Mujahedin. Gleichzeitig diskutiert man in Kabul in aller Offenheit über die Möglichkeit eines Militärputsches. Insoweit sind sich in Bonn Regierungsseite und Opposition einig. Dass Honeckers Ankündigung, die Armee der DDR um 10.000 Mann zu reduzieren und den Verteidigungsetat um 10% zu kürzen, ein Schritt in die richtige Richtung ist, dies ist von allen Seiten anerkannt worden. Verteidigungsminister Scholz sprach, wie auch Regierungssprecher Ost, von einem wichtigen, konstruktiven Signal der DDR-Führung zum Abbau der konventionellen Überlegenheit des Warschauer Paktes. Honeckers einseitige Abrüstungsmaßnahme ist lediglich ein erster positiver Schritt. So begrüßenswert sein Entspannungswille nach außen auch ist, ihm muss endlich Entspannung in der DDR selbst folgen. Erst wenn sich der SED-Chef entschließt, den Schießbefehl an der deutsch-deutschen Grenze aufzuheben, kann Honecker zu den friedfertigen deutschen Staatsmännern gerechnet werden. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Erst dieser Tage machte er klar, für wie nötig sein Staat die Mauer immer noch hält. Auch die Saarbrücker Zeitung weist auf die von Honecker für nötig befundene weitere Existenz der Mauer sowie auf die Verletzung der Menschenrechte hin. Wir zitieren. Es sind geradezu groteske ideologische Rettungsversuche, die Mauer im neuen Deutschland von einer Genossin als lebenswichtige historische Errungenschaft preisen zu lassen, wenn Amnesty International gleichzeitig feststellen muss, die Ostberliner Staatsführung verschleiert die volle Wahrheit über die Menschenrechte in der DDR. Schewardnadse ist nach fast 30 Jahren der Gesprächspause zwischen den beiden kommunistischen Staaten der erste Spitzenpolitiker aus der UdSSR, der China besucht. Ludwig Tam. Die Kambodscha-Frage nahm den größten Raum in den Gesprächen ein, die der sowjetische Außenminister Edward Shevardnadze heute mit seinem chinesischen Gastgeber Chen Zhichen führte. Shevardnadze unterstrich, dass in jüngster Zeit viel Bewegung in die Standpunkte zur Lösung dieses Problems gekommen sei. Der Prozess habe sich beschleunigt. Er halte eine internationale Überwachung für den Abzug der vietnamesischen Truppen für erforderlich und befürwortete eine Garantie der Großmächte. Shevardnadze sprach sich dafür aus, dass alle beteiligten Parteien aktiv an dem Dialog teilnehmen sollten. Die chinesische Seite unterstrich ebenfalls die Bedeutung einer internationalen Überwachung des vietnamesischen Truppenabzuges. Ein Sprecher des Außenministeriums mochte am Nachmittag nicht die Frage beantworten, ob Shevardnadze Prinz Sihanouk treffen werde, was von politischen Beobachtern nicht ausgeschlossen wird. Der Sprecher sagte nur allgemein, die Pekinger Regierung sei der Ansicht, dass Sowjets und Vietnamesen mit Sihanouk, dem Führer des anti-vietnamesischen Widerstandes, Kontakt aufnehmen sollten. Im Übrigen, so der chinesische Sprecher, sollte Vietnam nicht nur seine Truppen zurückziehen unter strenger internationaler Überwachung, sondern für Versöhnung und Zusammenarbeit unter den vier Parteien sorgen, um einen echten Frieden zu gewährleisten. Doch auch Peking hat sich in letzter Zeit in der Kambodscha-Frage flexibler gezeigt. So werden nicht mehr ausschließlich Positionen der Roten Khmer vertreten. Es gab auch Andeutungen, dass die Volksrepublik ihre direkte Unterstützung für die Roten Khmer im gegenwärtigen Bürgerkrieg einzuschränken bereit sei. Dass sich zumindest Moskau und Peking über eine baldige Lösung in Kambodscha weitgehend einig sind, geht aus der Bestimmtheit hervor, mit der beide Seiten von einem Gipfeltreffen zwischen Gorbatschow und Deng Xiaoping reden. Vorbedingung der Chinesen war nämlich immer die Einstellung der sowjetischen Hilfe für Vietnam bei dessen Krieg in Kambodscha. Shevardnadze zeigte sich schon bei seiner Ankunft in Peking gestern Abend zuversichtlich, dass er mit einem festen Termin für das große Treffen nach Hause reisen werde. Stichtag ist der 15. Februar. Dann sollen die letzten sowjetischen Truppen aus Afghanistan abgezogen sein. Die Hauptstadt Kabul gleicht einem belagerten Flüchtlingscamp. Entkommen nur noch für schwer bewaffnete Truppen möglich. Der Belagerungsring der Rebellen ist nahezu undurchlässig. Die ausländischen Botschaften haben mittlerweile ihre Mitarbeiter evakuiert und außer Landes gebracht. Zur aktuellen Lage in Afghanistan der Bericht von Hermann Denecke. Knapp zwei Wochen vor dem endgültigen Abzug der Roten Armee aus Afghanistan scheint es doch noch zu neuen Gesprächen zwischen der Sowjetunion und Vertretern der Widerstandsorganisationen über die Bildung einer neuen Regierung in Kabul zu kommen. Diese Gespräche werden aller Voraussicht nach in Islamabad stattfinden, der pakistanischen Hauptstadt. Dort wird am Freitag der sowjetische Außenminister Eduard Shevardnadze zu einem Besuch erwartet und aus diesem Anlass werden auch Sprecher der sogenannten Siebener Allianz aus Peshawar nach Islamabad kommen. Solche Gespräche hatte bereits Moskaus Botschafter in Afghanistan und stellvertretender Außenminister Juri Vorontsov geführt. Sie waren nach drei Verhandlungsrunden von den Mujahedin abgebrochen worden. Die Sowjetunion verlangt eine Beteiligung von Vertretern des jetzigen Regimes im Rahmen einer möglichst alle politischen Kräfte umfassenden Koalitionsregierung. Das haben die Widerstandsorganisationen bisher ebenso kategorisch abgelehnt wie die Beteiligung des früheren, jetzt im römischen Exil lebenden afghanischen Königs Shahir Shah. Die Bildung einer Koalitionsregierung auf breiter Basis hatte die Sowjetunion jedoch beim Abschluss des Genfer Vertrages als eine Voraussetzung für den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan genannt. Unterdessen bereiten die Widerstandsorganisationen in Peshawar die Bildung einer Regierung aus ihren eigenen Reihen vor und sind darüber in heftigen Streit geraten. Immer deutlicher wird, dass bereits jetzt, ehe die sowjetischen Soldaten abgezogen und der militärische Kampf um die Macht in Afghanistan entschieden ist, ausländische Mächte um ihren Einfluss auf die künftige Politik in Kabul kämpfen. Das gilt sowohl für Pakistan und Washington auf der einen Seite als auch für den Iran und Saudi-Arabien. Diese Staaten vor allem haben die Aktivitäten der Widerstandsorganisationen bisher finanziert. Pakistan und die USA haben dabei die sunnitischen, der Iran die schiitischen und die Saudis die wahhabitischen Widerstandsfraktionen gestützt. Um die Aufteilung der Delegiertensitze in der beratenden Versammlung unter diesen drei Fraktionen geht nun der Streit in Peshawar. Zu einem anderen Thema. Um ihrer Revolution das Schicksal der Französischen zu ersparen, die in einem Militärputsch endete, verkündeten die Sowjets in den 20er Jahren die Parole, die Partei befiehlt über die Gewehre. Dass dieser Grundsatz noch heute gilt, zeigte der sowjetische Parteichef Gorbatschow gestern erneut. Er schickte den Oberkommandierenden des Warschauer Paktes, Marschall Kulikow, in die Wüste. Der Mailänder Corriere della Sera schreibt zu den Hintergründen: Das Wüten unter den sowjetischen Generälen geht weiter. Nach der Ablösung des sowjetischen Generalstabschefs Achomejew muss nun Kulikow, der Vater der auf Mitteleuropa gerichteten Mittelstreckenraketen, seinen Posten abgeben. So aufsehenerregend dies ist, eine Überraschung ist es nicht. Schon seit Anfang Januar sind sich westliche Geheimdienste sicher, dass die massive Umgestaltung der militärischen Hierarchie durch Gorbatschow fortgesetzt wird und ihren Höhepunkt in der Entlassung von Verteidigungsminister Dmitri Jasow finden müsste. Dieser werde nur noch im Sattel gehalten, um die Fortsetzung der Hilfsmaßnahmen für die armenischen Erdbebenopfer zu garantieren. Keine Frage, ein neuer Streit um die Rüstungspolitik der Bundesregierung in einer der Abrüstung günstigen Phase des Ost-West-Verhältnisses ist mit der Veröffentlichung des ARD-Fernsehmagazins Report von gestern Abend in Bonn unausweichlich. Die Opposition ist fest entschlossen, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Bundestagsverteidigungsausschusses für die kommende Woche zu bringen. Sie sieht hohe Gefahr für Abrüstung und Rüstungskontrolle. SPD-Mitglieder des Verteidigungsausschusses richten zudem ihre Kritik konkret gegen den Verteidigungsminister Scholz. Mit dem Hinweis, dass der Ausschuss bisher noch über keinerlei Projektunterlagen verfüge. Es geht dabei um eine Studie, die, wie das Verteidigungsministerium bestätigt hat, von einigen Rüstungsunternehmen, darunter Messerschmitt, Bölko-Blohm in München, MBB, im Auftrag der Harthöhe über eine neue Rakete in Arbeit genommen worden ist. Kern der Darstellung im Reportmagazin war die These, dass es bei Gewicht und Ladung der geplanten Rakete, wie ein amerikanischer Abrüstungsexperte nach Einsicht in ihm von der Reportredaktion zugänglich gemachte Unterlagen aus dem Rüstungskonzern MBB befand, überhaupt kein Problem sei. Bei Gewicht und Ladung der geplanten Rakete, sie mit einem Atomsprengkopf zu koppeln. Die Rakete soll nach den Darstellungen die Reichweite von 500 Kilometern erhalten und somit knapp unterhalb der INF-Grenze liegen, das heißt also unterhalb der Verbotsgrenze für nukleare Mittelstreckenraketen. Report hat im Übrigen in seinem Bericht darauf abgehoben, aus dem Verteidigungsministerium selbst darauf aufmerksam gemacht worden zu sein, dass es eine Weisung des Bundeskanzlers gebe, wonach die Bundesregierung an nuklearen Optionen im Kurz- und Mittelstreckenbereich festhalte. Sowohl aus dem Konzern MBB als auch aus dem Verteidigungsministerium ist die Vorstellung, dass da eine Rakete geplant sei, die auch mit atomaren Sprengköpfen ausgerüstet werden könnte, zurückgewiesen worden. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums nannte diese Vorstellung absurd. Die Harthöhe habe im Rahmen eines Technologie- und Experimentalprogramms Technex nur untersuchen lassen, ob konventionelle Flugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern realisierbar seien. Der diesem Auftrag zugrunde liegende Gedanke sei, konventionelle Einsatzmittel zu untersuchen, mit denen gegnerische Flugplätze nach einem Angriff unbrauchbar gemacht werden könnten. Und der Sprecher von MBB ließ Report wissen, aufgrund anderer Durchmesser, unterschiedlicher Aerodynamik und anderen Gewichts sei ein Austausch der konventionellen gegen atomare Sprengköpfe technisch nicht möglich. Den Reigen der Dementis ergänzt eine Erklärung des Bonner Regierungssprechers Ost, worin die dem Bundeskanzler zugeschriebene Weisung im Blick auf nukleare Optionen als durch das INF-Abkommen längst überholt bezeichnet wird, es zudem bei der von der Harthöhe bestellten Studie nur um ein Programm für einen konventionellen Flugkörper gehe und im Übrigen eine Entscheidung über eine mögliche Realisierung der Studie noch nicht erfolgt sei. Bundeskanzler Kohl, diesmal mit schnellem Gespür für ein sich abzeichnendes, verheerendes innen- wie außenpolitisches Echo auf das gestern bekannt gewordene Bonner Raketenprojekt Kolas, zog heute zusammen mit seinem in die Kritik geratenen Verteidigungsminister Rupert Scholz die Notbremse, die aber weitergehende Fragen offen lässt. Kohl ließ heute in Bonn durch seinen Regierungssprecher Ost erklären: Zur Fortführung dieser Überlegung und im Hinblick auf die seit Dezember des vergangenen Jahres gegebenen positiven Abrüstungssignale des Warschauer Paktes und angesichts der im März beginnenden Wiener Konferenz über konventionelle Rüstungskontrolle haben der Bundeskanzler und der Bundesverteidigungsminister heute entschieden, dieses Technex-Programm nicht weiter zu verfolgen. Beide sind sich jedoch einig, dass die Option erst dann endgültig aufgegeben wird, wenn es aufgrund von Abrüstungsergebnissen bei den KRK-Verhandlungen in Wien zu einem konventionellen Gleichgewicht auf niedrigem Niveau gekommen ist. Der Menschenrechtsbericht der USA verdiente diesmal noch mehr Aufmerksamkeit als sonst. Nicht nur, dass die Amerikaner ihrem Schützling Israel in aller Eindeutigkeit die Leviten lasen, sie äußerten sich auch differenziert und nicht ohne Anerkennung gegenüber der Entwicklung in der Sowjetunion. Dazu unsere Kolumne von Dietrich Schwarzkopf. Ein vorsichtiges amerikanisches Lob für Art und Umfang der Respektierung der Menschenrechte in der Sowjetunion. Das ist ein neuer Ton in den Beziehungen der beiden Weltmächte untereinander. Besonders, wenn man sich daran erinnert, dass seinerzeit der amerikanische Präsident Carter den Vorwurf ständiger Menschenrechtsverletzungen zum zentralen Punkt seiner kritischen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion gemacht hatte. Bemerkenswerte Veränderungen, aber noch kein grundlegender Durchbruch. Zu diesem Schluss kommt das amerikanische Außenministerium bei der Beurteilung der sowjetischen Zustände in seinem Jahresbericht über die weltweite Beachtung oder Nichtbeachtung der Menschenrechte. Als positive Erscheinungen zählt der Bericht auf: Bis Ende 1988 wurden alle Personen freigelassen, die wegen politischer oder religiöser Aktivitäten verurteilt worden waren. der Missbrauch der Psychiatrie, lange gegen sowjetische Dissidenten praktiziert, ist nunmehr strafbar. Zumindest in den großen Städten könnten sowjetische Bürger ihre Meinung freier äußern als zuvor. Die Auswanderung, auf jeden Fall für Juden, Armenier und Russlanddeutsche, sei leichter geworden. Und schließlich seien Verfahren für Wahlen beschlossen worden, die man zwar noch nicht als völlig frei, aber auch nicht mehr als Farce bezeichnen könne. Verständlicherweise lobt der Bericht jene Veränderungen, die der westlichen Auffassung von den Menschenrechten mit ihrer Betonung der persönlichen Freiheit und Würde des Menschen entsprechen. Der Kommunismus hat ein anderes Menschenrechtsverständnis. Aus seiner Sicht entfalten sich die Menschenrechte in der sozialen Einbindung des Menschen in die Gesellschaft. Das Recht auf Arbeit, auf Bildung, auf soziale Sicherheit haben da Vorrang vor dem Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Freizügigkeit, auf freie Mitwirkung im Staat, auf Gewissensfreiheit. Das Maß, in dem Gorbatschows Umgestaltung nun auch die individuellen Menschenrechte berücksichtigt, lässt vermuten, dass er erkannt hat, wie sehr die in der westlichen Auffassung der Menschenrechte gesetzten Schwerpunkte allgemein menschlichen Hoffnungen und Erwartungen entsprechen. Ideologisch sichert sich Gorbatschow ab, indem er betont, die Menschenrechte in der Sowjetunion seien eine unabdingbare Eigenschaft des Sozialismus und hinzufügt, die sozialistische Lösung bestehe in einer organischen Verbindung von Kollektiv und Persönlichkeit. Diese Verbindung lässt vieles zu, was den Hoffnungen auf individuelle Rechte und Freiheiten gerecht zu werden versucht. Maßgebend für Gorbatschows Verständnis von den Menschenrechten bleibt freilich sein Grundsatz, dass das klassenmäßige Herangehen an alle Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens das grundlegende Alphabet des Marxismus sei. Die Schaffung von Oppositionsparteien hält er zum Beispiel für demokratiefeindlich. Dem sowjetischen Friedensnobelpreisträger Sacharow ist aufgefallen, dass die politischen Gefangenen zwar nun auf freiem Fuß, aber bisher nicht rehabilitiert seien. Rehabilitiert habe die Sowjetunion nur die Toten. Während Gorbatschows dehnbare Formeln eine weitere Öffnung des sowjetischen Menschenrechtsverständnisses in Richtung auf persönliche Freiheit ermöglichen, igelt sich die DDR zunehmend ein in der Hervorhebung und aggressiven Verteidigung der durch die Gesellschaft verbürgten Menschenrechte. Da betont Professor Stöhr, Vizepräsident der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR, im sozialistischen Rechtsstaat DDR sei das grundlegende Menschenrecht auf Bildung in der Verfassung garantiert. Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland erinnert daran, dass das abschließende Dokument der Wiener KSZE-Treffen ausdrücklich die sozialen Menschenrechte unterstrichen habe und rügt deren angebliche Nichtbeachtung im Westen durch Massenarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Bildungsprivilegien. Das Neue Deutschland hat auch entdeckt, dass es natürlich keine unerlaubte Einmischung ist, wenn die DDR-Medien das unmenschliche System des Kapitalismus anprangern, das die Menschenrechte mit Füßen trete. Dagegen sei es unerlaubte Einmischung, wenn elektronische Medien der Bundesrepublik versuchten, Bürgern der DDR Anweisungen für ihr Verhalten in inneren Angelegenheiten ihres Staates zu geben. Anweisungen? Gemeint ist offenbar die Kritik westlicher Medien am Umgang der anweisungsbefugten DDR-Staatsorgane mit Freiheitswünschen von DDR-Bürgern. Der DDR-Jurist Professor Klenner ist sogar der Meinung, die bürgerlichen Auffassungen von übergeschichtlichen Rechten, die allen Menschen zu allen Zeiten, in allen Ländern und allen Situationen zustünden, seien Grundlage einer interventionistischen Konzeption. Danach wäre schon eine solche Lehrmeinung unerlaubte Einmischung. Es fällt schwer, sich vorzustellen, wie die zwischen SPD und SED in ihrem gemeinsamen Grundsatzpapier vereinbarte Kultur des politischen Streits unter solchen Umständen in den deutsch-deutschen Beziehungen Wirklichkeit werden soll. Rockmusik erscheint Ihnen als Werkzeug des Satans. Die Emanzipation der Frau wird als Unglück betrachtet. Perestroika ist für Sie eine gefährliche Tür zum amerikanischen Kapitalismus und Glasnost dient der Unterdrückung. Für das Jahr 2000, so die Argumente, bereiten jüdische Freimaurer auch in der Sowjetunion die Übernahme der Macht vor. Auf den ersten Blick sind dies absurde Positionen, die auf 24 eng bedruckten Schreibmaschinenseiten zu lesen sind. Der Autor, ein gewisser W. Wolgin, gibt an, dass dieses Positionspapier von Pamjat bereits im April, Mai letzten Jahres verfasst wurde. Erstmals geriet davon nun ein Exemplar in die Hand eines westlichen Korrespondenten. Die Positionsbestimmung von Pamjat, die daraus hervorgeht, ist noch erschreckender als alles, was bislang über diese reaktionäre Massenbewegung geschrieben wurde. Der Zulauf zu den Veranstaltungen von Pamjat, die vor dem angeblichen Völkermord an den Russen warnt und dafür die Juden mitverantwortlich macht, ist in manchen Städten erschreckend groß. In Leningrad soll, nach Aussage von Informanten, sogar der örtliche Parteichef seinen Dienstwagen den Pamjat-Organisatoren zur Verfügung gestellt haben. Am ärgsten zieht das Positionspapier gegen die Juden zu Felde, die bereits kurz nach dem Tode Lenins einen antirussischen Kurs in der Parteiführung eingeschlagen hätten. Nikolai Bucharin, der unter Stalin erschossen wurde, wird beschuldigt, er habe von Trotzki die, so wörtlich, faschistisch-zionistischen Methoden für die Ausrottung der russischen Dichter übernommen. Das Papier fordert jetzt eine Überprüfung der, wie es heißt, tendenziösen Rehabilitierungen von Opfern der sogenannten stalinistischen Ausschreitungen. In selbstherrlicher nationaler Überzogenheit behauptet der Autor, die Russen alleine hätten Europa vor den Mongolen, vor Napoleon und vor Hitler gerettet. Deshalb sei es höchst ungerecht, zu untersuchen, wie viele Juden im Zweiten Weltkrieg umkamen. Denn auf sowjetischer Seite seien im Kampf 100-mal mehr Russen als Juden getötet worden. Den starken Geburtenrückgang um 20% innerhalb der russischen Nationalität zwischen 1970 und 1980 wird als Anzeichen eines Völkermordes gewertet. Denn die Russen in der Sowjetunion hätten wegen besonders schlechter Lebensbedingungen auch die niedrigste Lebenserwartung von allen Völkern. Die jetzigen Probleme könne man, so heißt es, nicht mit dem Zionismus und mit Kosmopolitismus überwinden. Scharf wendet sich der Verfasser gegen ausländische Kontakte von Parteichef Gorbatschow. In vielen internationalen Organisationen entdeckt das Positionspapier wiederum die zionistischen Freimaurerkreise. Darunter auch in der trilateralen Kommission, deren Vertreter erst kürzlich mit Gorbatschow zusammengetroffen waren. Der Vertrag über die Vernichtung von Mittelstreckenraketen wird abgelehnt der trilateralen Kommission, deren Vertreter erst kürzlich mit Gorbatschow zusammengetroffen waren. Der Vertrag über die Vernichtung von Mittelstreckenraketen wird abgelehnt, weil die Sowjetunion erheblich mehr Waffen als die Amerikaner vernichten müssen. Kein Wort darüber, dass die Sowjetunion auch mehr Waffen besaß. Im Kulturbereich wird die Veröffentlichung des lange verbotenen Romanes Dr. Zhivago von Boris Pasternak verurteilt. Für dieses, so wörtlich, antipatriotische Werk habe man anderen, wirklich großen Literaten und dem russischen Volk das Papier gestohlen. Die Polemik verengt die Auseinandersetzung um die Perestroika auf den Kampf zwischen Russen und Juden. Von Osteuropa bis Zentralasien ereignen sich Veränderungen, mit denen noch vor wenigen Jahren kein Mensch gerechnet hätte. Geschichtsmächtige Ereignisse entfalten sich vor unseren Augen. Die beiden Machtblöcke, die sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waffenstrotzend gegenüberstanden, sie deuten an, dass sie bereit sind, auseinanderzurücken. Nicht in großer Tiefe, nicht unter Verzicht auf durchsetzbaren Schlag und Gegenschlag. Aber dennoch, ein Auseinanderrücken ist's. Und zwar sowohl militärisch, wie politisch, wie ideologisch, insgesamt also ordnungspolitisch. Es sind richtungweisende Signale, wenn wir mit diesem Auseinanderrücken von heute vergleichen, was vor einer Generation, nämlich Ende der 50er Jahre, unter dem Kennzeichen Disengagement, also wörtlich Auseinanderrücken, misslungen ist. Damals war es ein aussichtsloses, ein von gegenseitigem Misstrauen verdüstertes Unterfangen. Damals konnte der unverkennbar von der Sowjetunion gebilligte Plan des polnischen Außenministers Rapacki, also der berühmte Rapacki-Plan, ebenso wenig durchdringen wie vergleichbare Vorschläge auf westlicher Seite. Nennen wir hier nur den amerikanischen Denker George Kennan, den Publizisten Walter Lippmann und viele andere. Damals überwog die Furcht, mit jedem Quadratmeter militärisch besetzten Bodens, der geräumt oder ausgedünnt würde, unberechenbare Ungewissheiten und dunkel lauernde Gefahren einzuhandeln. Damals standen sich offensive Absichten auf beiden Seiten gegenüber. Im Osten ein nach Westen drängender Kommunismus mit fanatischem Welteroberungsanspruch. Im Westen eine vom amerikanischen Außenminister Dulles geprägte Formel vom Rollback, also machtpolitisches Zurückrollen vorgeschobener sowjetischer Bastionen. Was sich aber jetzt abzeichnet, ist anderer Natur und anderer Zielsetzung. Anfänge lassen sich feststellen in dem von den beiden Supermächten unterzeichneten Abkommen über den Abbau von Mittelstreckenraketen in Europa. Dem Prozess militärischer Verdünnung entsprechen politische und strukturelle Veränderungen. Im Gegensatz zu dem früheren Herrschafts- und Heilsanspruch des Kommunismus setzen Gorbatschow und seine Reformer den großen Umbau, Perestroika, und einen geistig-ideologischen Klärungsprozess, Glasnost, für eine Überfallstrategie also jetzt keine Motivation mehr. Mindestens Mischformen von freiheitlicher und sozialistischer Methodik entfalten sich von Warschau bis Budapest, von der Weichsel bis zur Donau, zeigen aber auch bereits Ansatzpunkte in der Sowjetunion selbst, ja bis hinüber nach dem China des greisen Reformers Deng. Gleichzeitig Entsprechungen auf dem Gebiet des Rüstungsabbaus, der Minderung aggressionsfähiger Möglichkeiten. Es verstärkt sich der Eindruck von Selbstbeschränkung der Macht und der Mächte. Und zwar wiederum in gleichgewichtigem Rhythmus, auch in den Vereinigten Staaten, wo der Beginn der neuen Präsidialzeit von George Bush gekennzeichnet ist durch ein Einfrieren der Militärausgaben, wenigstens zunächst für das erste Jahr. Also ein militärtechnisches wie psychologisches Zurücknehmen von Offensivmöglichkeiten. Zu diesem allen kommt nun das Ende des Afghanistan-Krieges. Das heißt praktisch ein Zurückfluten der überquellenden und überrollenden Militärgewalt des Sowjetimperiums in Zentralasien. Aber eben nicht nur dort. Und wiederum in Entsprechung eine grundsätzliche Bereitschaft des großen amerikanischen Gegenspielers. In Asien, ähnlich wie in Europa, eine Feindberührung, die ja am Hindukusch, wenn auch in Form eines Stellvertreterkrieges, fast ein Jahrzehnt lang stattgefunden hat, abzulösen durch Eingehen auf Bündnisfreiheit einer Zwischenzone. Eine grundsätzliche Bereitschaft in Europa wie in Asien, einer politischen Asbestschicht zu dulden, die das direkte Aufeinanderprallen der Supermächte ablösen und abfedern würde. Es ist ein Grundmuster von der Ostsee bis herüber nach Südostasien. Es ist eine ordnungspolitische Grundidee, die gerade deswegen, weil sie in weltumgreifender Ausdehnung sich abspielt, die Richtung auf Friedenswahrung und Friedenssicherung erkennen lässt. Vorauswahl der Kandidaten für den Kongress der Volksdeputierten in der UdSSR geht weiter und erneut hat sich ein höchst interessanter Kandidat durchsetzen können. Der ehemalige Moskauer Parteichef Boris Jelzin, zurzeit stellvertretender Bauminister. Aus Moskau ein Bericht von Hans-Peter Riese. Demokratie ist gar nicht so leicht, seufzt ein entnervter Saalordner im berühmten Säulensaal des zentralen Gewerkschaftshauses in Moskau. Er sieht sich einer Gruppe ausländischer Korrespondenten gegenüber, die Einlass zur zentralen Wahlversammlung des Wahlkreises 1 Moskau begehren. Hier tritt Boris Jelzin auf, der geschasste, gleichwohl unverändert populäre, ehemalige Moskauer Parteichef. Mit 9 Mitbewerbern kämpft er um einen Kandidatenplatz in diesem Wahlkreis. Das höchst komplizierte Wahlsystem hat eine Reihe von Vorwahlen notwendig gemacht, bevor ein Bewerber als Kandidat endgültig registriert wird und damit sich der Bevölkerung stellen kann. Im Saal sind über 900 Delegierte von Arbeitskollektiven, Organisationen und Stadtteilwahlversammlungen.